Transparenz für die Ohren. Möchte noch jemand eine redundante Aufnahme machen? Danke, Barjub. Wunderschönen guten Abend. Wir haben den 8. Januar 2015. Ein fröhliches und gutes, erfolgreiches, gesundes und tolles neues Jahr wünsche ich allen, die hier zuhören und natürlich auch allen, die sich die Aufnahme nachher anhören. Wir haben 20.31 Uhr und das ist die Vorstandssitzung des Landesverbandes NRW. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben ein Protokoll. Ich habe einfach mal die Versammlungsleitung an mich gerissen. Will jemand anders? Ansonsten würde ich einfach weitermachen. Keine Freiwilligen. Gibt es jemanden, der die Vaku beim Protokoll unterstützen könnte? Das wäre super. So, wir sind beschlussfähig und wir haben ein Protokoll, was noch angenommen oder abgelehnt werden muss. Ich frage mal ab von unten nach oben, Timmy. Dafür. Stahlrabe. Der Daniel hat keinen Ton. Dennis? Jupp. Ich bin auch dafür, Masch. Der Masch ist auch noch stumm geschaltet. Ich enthalte mich. Der Masch enthält sich, weil er nicht ganzzeitig da war. Okay, Marc ist auch wieder am Rechner. Marc, Protokoll? Dafür. Damit haben wir das Protokoll der letzten Sitzung angenommen. Gut, was hatten wir nochmal gesagt? Fraktionsbericht vor den Tätigkeitsberichten oder danach? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da Grumpy hochhüpft, würde ich sagen davor. Grumpy, bist du schon bereit oder überfallen wir dich? Einen wunderschönen guten Abend und ich wünsche allen Zuhörenden erstmal ein richtig faules neues Jahr. Es liegt viel Arbeit vor uns und ich könnte gerne ganz kurz ein paar Worte loswerden. Gut, dann schieß los. So, wir hatten ja gerade eben unser allgemeines Themenmumble dieses Mal. Also wir waren nicht auf ein Thema fixiert, sondern haben von allen Anwesenden einmal kurz einen Querschnitt gemacht von den Sachen, die uns gerade aktuell beschäftigen und die uns in diesem Start 2015 auf jeden Fall weiterhin beschäftigen werden. Vom Bilderverkauf auf Landesebene über Sicherheitslücken in Landesinstitutionen, eine bessere Vernetzung auf der kommunalen Ebene, die nötig ist. Alle kurz abgerissen anstehenden Fraktionsklausuren, Landesvorstandsfraktionsklausuren, Tage der politischen Arbeit, die es zu planen gilt von meiner Warte aus. Das ist ein riesiges Potpourri. Wir befinden uns jetzt mit 2015 definitiv im Wahlkampf. Ich wiederhole jetzt gerade nochmal das, was ich in einer anderen Sitzung sagte. Wir haben den Hamburger Wahlkampf direkt bei uns jetzt vor der Haustür, in Anführungsstrichen. Es gibt ja den entsprechenden Landesbeschluss. Möglichst viele Leute sollten also auch noch die Hamburger unterstützen. Wir haben die Dügida-Kacke hier fleißig am Dampfen, müssen da richtig Kontra geben. Ah, es gibt einen Hinweis von Pro02 mit dem Redmine zur Hamburger Hilfe, aber über Schleswig-Holstein, auch gut. Es waren im Landtag deutlich ruhigere Tage. Viele Leute brauchten auch wirklich nach der letzten Plenarsitzung mal eine Pause. Bin ich ganz ehrlich, ich gehörte mit dazu. Und 2015 ist jetzt das Ding, wo wir strukturell und organisatorisch uns eigentlich schon auf der Linie 2017 befinden. Aber es gibt ja auch noch auf der kommunalen Ebene jede Menge Bürgermeisterwahlen zu handeln und zu besprechen. Und ich denke mal, da werden der Masch und ich uns mal zukünftig immer wieder zusammensetzen müssen. So viel aus der Fraktion zu diesem Zeitpunkt. Grumpy und ja, gerne. Alles klar, das war's? So kurz war es jetzt nicht, oder? Nee, war kurz und knackig. Das Jahr fing ja gerade erst an. Eine Sache hätte ich gerne noch fürs Protokoll. Anwesenheit sind, glaube ich, nicht alle da. Ja, Daniel und Maya sind entschuldigt. Bernd müsste jeden Moment kommen. Danke. Darf ich Grumpy noch kurz ergänzen in Sachen Hamburg? Ja, gerne. Okay, also danke, Danny. Du hast das ja schon mal hier die Webseite oder den Link schon mal in den Mumble-Chat-Links gepackt für alle Interessierten. Da steht auch als Kontakt der Sven Stückelschweiger, Pirat Sven77 auf Twitter. Den könnt ihr gut ansprechen für solche Fragen wie, okay, wann wird deine Hilfe am dringendsten benötigt? Nächste Woche am 15. zum Beispiel plakatieren die Hamburger. Da können die sicher noch die eine oder andere helfende Hand gebrauchen. aber auch was so Veranstaltungen angeht oder eben genau die Frage, wann ist es denn am sinnvollsten, da wendet ihr euch am besten an Sven und die Hamburger werden sich freuen. Danke. Ich fände es auch gut, wenn wir da gleich nochmal kurz drüber sprechen würden, weil ich auch nach Hamburg fahren wollte und noch ein paar Sachen zu klären sind, falls da noch jemand mit will. Können wir ja nachher machen. Ja, ich habe auch schon unten ins Patch was dazu geschrieben. Da ist ja nochmal ein Aufruf auch zur Hilfe. Ich würde das ganz gerne mit euch im Anschluss daran diskutieren, dass wir einen Ansprechpartner benennen im Landesverband. Aber gut, das gehört jetzt nicht hierher, das machen wir nachher. Dann kämen jetzt die Tätigkeitsberichte. Da ich dazu bisher nicht gekommen bin, Daniel und Maja entschuldigt sind, wäre dann als nächstes der Masch dran. Ich trage das danach. Ja, das waren vielfach die üblichen Geschichten wie Request-Tracker arbeiten, E-Mails lesen, schreiben, beantworten und so weiter, Abstimmungstelefonate führen, Piratenstammtisch, Kreisverband, Mumble habe ich jetzt auch mal da reingeschrieben. Es gab zwischenzeitlich ein sehr interessantes Podium der AG-Familie, wo ich dann aufs Podium geladen war und mitdiskutieren durfte. Dann gab es Ratssitzungen, Kreistagssitzungen, Real-Life-Treffen der AG-Struktur. Ja, LAFO-Sitzung gab es auch noch. Wir haben tatsächlich auch zwischen den Tagen eine LAFO-Sprechstunde durchgeführt mit sehr geringer Beteiligung vom Landesvorstand. Also der Dennis war wohl dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das war es jetzt im Wesentlichen schon. Bei Fragen gerne jetzt. Mhm. Alles klar. Gut, Bernd muss dann auch noch nachholen. Timmy? Nur Dinge, die nichts mit dem Landesverband zu tun hatten. Alles klar. Stahlrabe? Ich habe außer Winterschlaf auch nicht viel gemacht. Ein paar Stammtische wie üblich. Ganz dringende Schatzmeister-Tickets habe ich reingeguckt. Umlaufbeschlüsse, sofern was abzustimmen war. Und das war es im Großen und Ganzen. Trage ich auch noch nach. Super, danke dir. Der Bernd ist jetzt auch da. Gut, Bernd war in Urlaub. Der kann sich kurz fassen. Aber du wärst jetzt dran mit deinem Tätigkeitsbericht. Bernd, hi. Ja, hi. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle, die hier zuhören. Erfolgreichen Start in ein erfolgreiches 2015. In der Tat war ich urlaubstechnisch quasi arbeitstechnisch auch nicht anwesend. Ansonsten habe ich versucht, beim Springer Verlag einen Beratervertrag zu kriegen. Wetterseitenhieb. Ja, welcome back. Dann wäre jetzt der Markt dran. Ja, auch das Übliche, die Stammtische Meerbusch-Düsseldorf, Sachen im Request-Tracker, diverse Telefonate, der ganze Kommunalfuhr-Ausschusssitzung, Ratsarbeit, Jahresabschluss, den ich von der Fraktion an der Backe hatte, inklusive Kontenabschluss und Besetzung der Landesgeschäftsstelle. Das waren, glaube ich, knapp 12 Tage jetzt, da Britta dann auch eine Woche in Urlaub war. Diese Woche habe ich es leider noch nicht geschafft. Ja, wir haben uns heute verpasst. Ich war nämlich heute in der LGS, aber du warst leider nicht da. Super, morgen, vielen Dank. Ja, ich bin nächste Woche wahrscheinlich mal ein paar Tage in der LGS, weil, das möchte ich kurz in eigener Sache hinzufügen, wir hatten eine Bewerbung für ein Praktikum im Landesvorstand vom Daniel Druin, der auch mal als Beisitzer kandidiert hatte und der euch vielleicht von dem einen oder anderen LPT bekannt ist und der fängt jetzt sofort an und ist auch nächste Woche dann mit Britta und mir zeitweise in der LGS und arbeitet für den Vorstand mit. So, dann haben wir hier die Berichte der Statistik, die lese ich jetzt nicht vor. Bum, bum, bum. Und dann wäre als nächstes der Antrag dran, Ticketnummer. Warte. Also ja. Nicht, dass das so wirkt, als würde ich jetzt irgendwie, ich werde meinen Tätigkeitsbericht da auch noch eintragen, nachtragen, ich werde es morgen tun, vielleicht sogar heute noch einen sehr, sehr späten Abend. Mhm. Aber irgendwie ist das bei mir gerade technisch etwas sehr doof. Notfalls kann ich auch ein paar Dinge erzählen. Du hast mich jetzt, glaube ich, gerade übersprungen, Paki. Ja, sorry, Dennis. Ja, also ich war ja auch wie sagt man so schön, immer diverse Telefonate, dann aber auch urlaubstechnisch auf dem 31C3, aber das hat ja nichts mit LAFO-Dingen zu tun. Dann war die Vorstandssprechstunde, dann ein paar Umlaufbeschlüsse, aber ansonsten ähnlich eben, ja, diese sogenannte freie Zeit, die wir uns irgendwie angekündigt haben, habe ich jetzt irgendwie so semi-passiv dann auch genutzt. Super, vielen Dank. Ja, ich war im Prinzip auch in Urlaub, also um das noch nachzutragen. Ich habe mich um diverse Sachen gekümmert. Wir haben zum Beispiel eine Ausschreibung rausgeschickt für eine 10-20-Stunden-Stelle für die Schatzmeisterei. Und ansonsten habe ich mich um ein paar verwaltungstechnische Sachen, Absprachen mit Britta und Susanne gekümmert und hin und her telefoniert wegen ein paar Sachen. Aber es war jetzt nichts Großes, Nennenswertes dabei, was ich jetzt hier noch erzählen müsste. Und zu der Frage im Pad, was die Ratsarbeit mit der Tätigkeit als LAFO zu tun hat, das ist jedem selbst überlassen im LAFO, was er da einträgt. Ich finde das teilweise ganz interessant, einfach um zu zeigen, dass wir neben unserer Sache für den Landesverband eben auch noch auf anderen Ebenen tätig sind und man kann es ja einfach überlesen, wenn es einen nicht interessiert. So, erster Antrag. Ticketnummer 126910, Budget für Management-Training. Die Antragstellerin Susanne wird noch nicht da sein, nehme ich an, weil sie heute auf einer Datenschutz-Vortragsreihe für Jugendliche ist und da auch selber vorträgt. Das heißt, sie ist entschuldigt. Ich würde den Antrag gerne an den Schluss der Sitzung schieben. Falls sie dann da ist, kann sie den noch vorstellen. Mal abgesehen davon, dass wir den auch noch gar nicht annehmen können, weil wir nämlich noch kein Budget haben. Dazu kommen wir aber später noch. So, habt ihr da was dagegen? Können wir schieben. Alles klar. Keine Gegenrede, dann käme der nächste Antrag. Den hat die Susanne, soweit ich weiß, schon zurückgezogen. Genau. Den brauche ich gar nicht groß vorlesen. Dann der übernächste Antrag ist die Ticketnummer 127814, Erweiterung Werbemittelbudget VKV Recklinghausen. Das war eine Erweiterung des Tickets 120826, Antragsteller Uwe Fischer. Und zwar, dass der LVNRW das Budget für den VKV Recklinghausen von 300€ auf 500€ erweitert. Den haben wir extra nicht per Umlauf abgestimmt, weil da kam ein sehr gut begründeter Antrag, Kommentar zu. Wir nachher das Problem haben, diese Antragserweiterungen oder diese Finanzanträge, die irgendwelche Budgeterweiterungen haben, im Ticketsystem ewig lang raussuchen müssen. Und insofern hier nochmal der Aufruf an alle Büropiraten. Wenn ihr solche Erweiterungen machen wollt, bitte stellt einen neuen Antrag für ein neues Budget, weil das sonst viel zu unübersichtlich ist. So. Darf ich da mal einhaken? Ja, sag du mal das. Du warst das, glaube ich, ne? Ja. Ich will den Leuten da nichts Böses, aber gerade aus Recklinghausen hatte ich da schon öfter mal so Dinger. Es ist auch kein Problem, bei einem alten Ticket irgendwelche Änderungen zu machen. Dann macht man die aber bitte im alten Ticket. Wir hatten, also das Extreme war wirklich, wir hatten ein Ticket, in dem ein anderes Ticket geändert wurde. Dann wurde ein drittes Ticket aufgemacht, wo das zweite Ticket wieder geändert wurde, was ja schon das erste geändert hat, wo dann unten noch drin stand, und übrigens die Budgets für das und das und das könnt ihr jetzt schießen, die haben wir nur halb aufgebraucht, und die übernehmt ihr dann bitte in das Budget aus dem zweiten Antrag. Das geht so nicht, das kriegen wir nie auf die Kette. Also wenn ihr meinetwegen einen Finanzantrag habt über 300€ und ihr merkt, der reicht nicht, dann sucht ihr euch dieses Ticket raus und sagt, ich möchte dieses Ticket jetzt bitte erweitern um 50€, sagen wir mal. Ja? Wenn ihr aber sagt, wir haben vergessen, etwas zu budgetieren, wir wollen jetzt noch einen zusätzlichen Artikel kaufen, dann macht ihr doch bitte ein neues Ticket mit einem neuen Finanzantrag, und dann könnt ihr diesen einen Artikel, den ihr vergessen habt, auf den neuen Finanzantrag abrechnen, und dann ist alles picobello, sodass man das auch nachvollziehen kann. Das wäre sehr, sehr zauberhaft. So, danke, Stahlrabe. Ich sehe auch gerade, der Uwe Fischer ist auch hier. Ich weiß nicht, ob der noch was dazu sagen will. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielleicht einfach kurz sagen, ja, Yoshi, hi, dass du das zur Kenntnis genommen hast und dass ihr da vielleicht einfach einen neuen Antrag stellt. Oder eben in dem alten Ticket, aber ich glaube, sauberer wäre es an der Stelle, wirklich ein neues Ticket aufzumachen, zu sagen, hier, wir wollen einfach nicht das und das Budget. Ja, erstmal, ich bin gerade erst reingekommen. Ich habe leider nur so halb mitgekriegt, dass irgendwas nicht so sauber ist. Es war im Endeffekt bei uns 3. Oktober, Geld hat nicht ausgereicht und deswegen hatte ich das erweitern wollen. Wir müssen sowieso mal schauen. Wir haben jetzt auch technisch verschiedene Spenden, gerade von unseren der Kreistags- und Stadträten. Die muss ich auch irgendwie auseinanderbröseln. Und wir haben ja keinen Finanzpirat. Ich mache das ja immer nur so nebenbei. Da müssen wir uns zufrieden. Ich weiß nicht, wie wir da zu rankommen. Okay. Okay, Stahlrabe Maxim, Yoshi, das nochmal kurz erklären, dass er das weiß. Also ich habe das jetzt gerade ganz, ganz schlecht verstanden, was er gesagt hat. Ich soll das nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe? Ja, das wäre also ganz nett, dann weiß er Bescheid. In Kurzform. Wenn du feststellst, dass du vergessen hast, etwas zu budgetieren, machst du ein neues Ticket mit einem neuen Budget und da rechnest du dann nur das drauf ab, was du vergessen hast. Wenn du festgestellt hast, dass ein altes Budget nicht ausreicht für das, was budgetiert wurde, dann suchst du bitte das alte Ticket raus und machst da drin einen Antrag auf Erhöhung des Budgets. Aber nicht ein zweites Ticket, was das erste ändert und das am besten noch kaskadierend. Das hatten wir auch schon, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Das können wir im Schatzmeister-Team nicht vernünftig raussuchen. Ja, dann werde ich das so machen, kein Problem. Inhaltlich spricht da überhaupt nichts gegen. Inhaltlich kriegt ihr euer Werbemittelbudget, gar keine Frage. Ja, ich muss mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Ich will die Arbeit. Jetzt bist du wieder abgehakt. Irgendwas stimmt mit deiner Verbindung. Am besten gehst du nochmal raus und wieder rein. Ja, danke Gero, eine gute Anregung. Ich gebe das ans Schatzmeister-Team weiter, beziehungsweise auch an die Verwaltung, dass wir da irgendwie so einen Ablauf, was die Budgetmittel für VKVs betrifft, den VKV-Büropiraten an die Hand geben. So Yoshi, sag nochmal. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen. Ja. Ich sagte, ja, wir haben ja keinen, der das bei uns hier macht. Ich will den Job eigentlich schon längst abgeben, aber ich habe das jetzt verstanden. Ich werde das alte Ticket raussuchen, erweitern und ja, dann klappt es. Wunderbar. Ja, des Weiteren... Ziehst du dann den noch zurück, der sicherheitshalber? Dann müssen wir den nämlich nicht weiter behandeln. Ja, dann ziehe ich den jetzt zurück, ist kein Problem. Eine andere Sache, wo ich hier gerade dran bin, wir haben ja für unseren VKV Recklinghausen verschiedene Spenden von unseren Kreistags- und Stadträten bekommen und ich brauche irgendwie eine Aufschlüsselung. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen und vor allen Dingen, dass ich da irgendwie ja eine Ordnung reinkriege, die eigentlich keine Arbeit macht. Okay, da würde ich dich bitten, dich mal auf der Mailingliste der Verwaltung oder den Schatzmeister-Mailingliste zu Wort zu melden. Ich denke mal, dass das schon in der Planung ist und dass es da insgesamt eine Lösung geben wird. Ja, okay, ich werde dann die nächsten Tage das Ticket stellen und den Antrag habe ich ja zurückgezogen. Super, vielen Dank. Gut, dann kommen wir zum nächsten Ticket. Das ist die Ticketnummer 128557, Budget- und Haushaltsplan 2015. Antragsteller ist die Solsken. Die bitte ich hiermit mal in den Sprechenraum. Da ist er schon. Hi Solsken. Hallo. Ja, ich glaube, begründen muss ich das nicht viel. Ich habe die relevanten Satzungsparagraphen erwähnt und ich würde einfach gern mal wissen, weil der Prozess im letzten Jahr irgendwie anders war. Da habt ihr... Meiner Erinnerung nach, dass am 30.11. halt gab es diesen Budgetplanentwurf oder einen Entwurf des Budgetplans. Den habe ich so jetzt irgendwie, gibt es den halt noch nicht öffentlich und 31. Und es wurden halt auch nochmal die Möglichkeit eingeräumt, dass Mitglieder da einfach auch nochmal irgendwie was zu kommentieren können oder Änderungsvorschläge machen könnten. Das habe ich bisher so nicht erlebt dieses Jahr oder dieses Mal. Und ich würde einfach gern wissen, wie da so der Stand der Dinge ist. Ja, kann ich was zu sagen. Der Piratenschlumpf hat uns da einen Vorschlag gemacht. Der ist auch im Prinzip schon diskutiert worden oder besprochen worden, aber eben nicht in großer Runde, sondern immer mal wieder zwischendurch, wie wir gerade Zeit hatten. Und das sollten wir auf jeden Fall noch tun, also das öffentlich zu machen und das auch nochmal hier zu diskutieren. Wir haben... so wie es jetzt derzeit aussieht, am Sonntag eine Vorstandsklausur. Ich hoffe jedenfalls, dass das klappt. Und ich sehe den Bernd jetzt das erste Mal aus dem Urlaub zurück. Ich weiß nicht, ich meine, er hat den schon durchgeguckt und aber noch nicht abschließend mit dem Schlumpf diskutiert. Vielleicht mag der Bernd da noch was zu sagen, wie es aussieht. Hast du dir das schon mal angeguckt oder startest du da jetzt im neuen Jahr als erstes neu durch? Nein, ich habe den in der Tat auch mit dem Schlumpf durchdiskutiert. Was in der Tat fehlt, wie du gerade sagtest, ist die Diskussion in der großen Runde. Ich muss sagen, dass mir die bisherigen Vorgehensweisen auch nicht auch neu sind. Also ich weiß nicht, wie das im letzten Jahr gemacht wurde, wie das überhaupt hier gehandhabt wird. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das in großer Runde dann nochmal diskutiert, also in ganz großer Runde nochmal diskutiert werden soll. Und wage da einfach mal zu fragen nach Sinn und Zweck der Übung. Das ist alleine, das muss nicht machen, das ist nirgendwo festgeschrieben. Ich stelle nur einen Unterschied zum vergangenen Jahr fest, und wenn ihr das nicht machen wollt, dann ist das halt so. Also es ist nirgendwo festgeschrieben, ihr müsst das nicht machen. Ich würde noch mal gerne wissen, wie momentan vom Budgetplanentwurf, wie der Saldo da so aussieht. Also kommen wir mit einem Minus raus oder gehen wir mit einem Plus raus oder schwarze Null? Oder wie sieht das derzeit so aus im Entwurf? Warte, ich gucke nochmal genau rein. Ich meine, das war Plus Minus Null. Ich meine, es wäre eine schwarze Null gewesen. Das war in der Tat aber einer der Punkte, die mich auch nicht zufriedengestellt haben. Von daher ist der Stand heute, wie er ist, auch nicht diskutierwürdig, ehrlich gesagt. Weil da würde ich gerne noch dran drehen wollen. Ja, deswegen müssen wir uns halt eben auch dringend treffen. Also da bitte ich euch noch um Geduld. Wann können wir damit rechnen, irgendwie, dass der veröffentlicht wird? Ja, wie gesagt, wir haben sehr wahrscheinlich am Sonntag eine Sitzung. Ich frag dich jetzt einfach mal hier, Bernd, kannst du am Sonntag? Wir würden uns in Düsseldorf treffen. Ja. Gut. Jo. Das war mir wichtig. Timmy, wie sieht's bei dir aus? Von dir habe ich auch noch keine Rückmeldung. Ich kann Sonntag nicht. Ich habe schon andere politische Termine an dem Tag, offizielle. Okay. Gut, ja, dann würde ich vorschlagen, um das jetzt hier nicht in die Länge zu ziehen, wir werden Sonntag darüber sprechen, wie wir da in irgendeiner Form eine öffentliche Diskussion oder eine öffentliche Einsicht bieten. Ich würde vielleicht den Piratenschlumpf auch nochmal besprechen wollen, wie wir das im letzten Jahr genau gemacht haben. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in einer Sitzung den vorgestellt haben, dann diskutiert haben, dann nochmal angepasst haben und dann in der nächsten Sitzung beschlossen haben, meine ich, oder? War das nicht so? Ja, das war irgendwie so. Ja. Ich glaube, wir haben den Ende November irgendeine Vorstandssitzung irgendwie veröffentlicht und dann nochmal 2 Wochen gewartet, dass jeder Zeit hatte, sich den anzugucken, ja auch. Dann irgendwann diskutiert und dann habt ihr ihn irgendwann beschlossen, aber ich glaube auch erst im Januar. Ja. Gut, dann machen wir das so. Also dann würde ich vorschlagen, sobald wir den unter uns abgestimmt haben, also jetzt nicht abgestimmt im Sinne, dass wir den angenommen haben, sondern dass wir den so als Vorschlag dem Schatzmeister quasi präsentieren, veröffentlichen wir den und dann habt ihr, denk mal, ab Sonntag bis zur nächsten Sitzung dann noch Zeit da reinzugucken. Dann würden wir den nächste Sitzung, also in 2 Wochen, diskutieren. Und wenn dann noch Anpassungen nötig sind, würden wir das entweder in der Sitzung machen und den dann abstimmen. Oder wenn es wirklich totale Diskussionen und totalen Stress gibt, dann müssen wir das halt in der übernächsten Sitzung beschließen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns da so schnell einig sind, dass wir das in 2 Wochen dann auch abstimmen. Super, vielen Dank. Okay, wunderbar. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist jetzt kein Antrag in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt annehmen. Ist halt nicht als Antrag formuliert, ne? Hast du ja konkludent durch Behandlung jetzt angenommen, sie bitte. Ja. Berichtsanträge braucht ihr auch nicht annehmen. Dann gut, dann steht da jetzt einfach behandelt. Vako, walte deines Amtes. Prima. Dann hätten wir, dann sind wir im Prinzip schon durch. Dann haben wir noch die Umlaufbeschlüsse. Die hat die super spitzenmäßig fleißige und total klasse Vako, Lobhudelei, schon aufgenommen und ins Pad übertragen als Link. Die könnt ihr euch also alle anhören, für diejenigen, die nicht lesen wollen. So, und als nächstes kam dann, Moment, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich die Stelle übersehe. Ah, sonstiges. Zeile 485 geht dann der sonstige Teil durch. Da ist die Wiedervorlage, was die Satellitengeschäftsstellen angeht. Da gab es auch ein paar Änderungen. Stahlrabe, magst du dazu was sagen oder soll ich das machen? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was du meinst, aber du kannst das gerne tun. Also ich weiß, dass wir genau darüber im Umlauf einen Antrag vom Satellitenbüro Meschede angenommen haben, die wohl es geschafft haben, ihr Satellitenbüro mit ihren eigenen Mitteln weiter zu finanzieren. Ansonsten weiß ich nicht, da war da nicht noch was mit Aachen oder? Also zum Satellitenbüro Aachen ist mir nichts bekannt. Ah, nee, da steht auch auf eigene Kosten, genau. Gelsenkirchen mussten wir, glaube ich, noch irgendwas klären, oder? Gelsenkirchen müsste man mal leerräumen, gucken, dass man das los wird, aber das ist frühestens zum Jahresende möglich. Das heißt Ende 2015? Korrekt. Okay, aber das zahlen wir oder das zahlen die? Und was ist in dem Lager, weißt du das? Einen Teil zahlen wir. Ich habe eine grobe Übersicht bekommen, was im Lager ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Tose hatte gesagt, ja, so Tische, Stühle oder sowas, das kann man auch einfach mal rausräumen und woanders hin. Also er hätte wohl einen Hänger und wohl auch Lagerfläche dafür. Wie gesagt, es hat sich da nichts weiter dediziert getan. Das ist noch die alte Information. Mhm, okay. Ja, ich frage wegen dem Budgetplan, also dass wir wissen, welcher Teil, den wir da übernehmen, da auch wirklich dann überhaupt noch von uns übernommen werden kann, weil eigentlich hatten wir ja gesagt, die Satellitengeschichten sind zum Anfang des Jahres komplett weg. Ja, das war mit dem Mietvertrag so aber nicht machbar. Unser Anteil wäre da dran 100 Euro im Monat. Alles, was darüber hinausgeht, müsste der KV übernehmen. Okay, das heißt, der Landesverband hat jetzt ein Lager in Gelsenkirchen, okay. Korrekt, 35 Quadratmeter oder irgendwie so. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wir haben in Düsseldorf bei der LGS kein Lager und es werden mit Sicherheit immer mal wieder Fragen kommen, wo können wir was einlagern, was vom LV ist. Wir haben zwar das Techniklager, was aber für andere Sachen ist. Wir haben, glaube ich, inzwischen auch von den LPTs ein paar Sachen irgendwo quer gelagert oder temporär eingelagert. Es gibt, glaube ich, noch Restbestände an Plakaten. Da müsste man dann eben einfach auf die L. Gelsenkirchener verweisen und sagen, hier Leute, macht ein bisschen Platz, weil wir beteiligen uns ja schließlich auch daran. Da ist ja auch ein bisschen Platz und letztendlich, so wie ich das verstanden hatte, war das Ding auch genau zu diesem Zweck angemietet. Eine Geschäftsstelle in dem Sinne war das Teil nie. Okay, also ein Satellitenlager. Gut, bleibst du da dran? Kümmerst du dich da drum? Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich schon vor 4 Wochen gesagt, dass ich das nicht schaffe mehr. Ja, übernehme ich. Sarah, warte. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich das machen würde. Darauf hast du mich dann, glaube ich, ein bisschen zurückgerufen per E-Mail. Aber ich möchte mich gerne trotzdem ja mit dir mal zusammensetzen. Die E-Mail hatte ich eigentlich sogar noch in der Pipeline, dass wir das mal machen. Also, dass du das an mich übergibst. Okay. Ja, habe ich ja auch gesagt, mache ich gerne. Das Ding, das, was da möglicherweise bei Satellitenbüros noch zu tun ist, sind Vertragsfragen. Wenn du das lösen möchtest, wirst du wahrscheinlich in die LGS fahren müssen, die Verträge raussuchen, Versorgungsverträge zum Beispiel. Lass uns das in der Dreierrunde machen. Ja, genau. Genau, der Markt, der hilft dann auch. Ich danke euch, damit ist das Thema dann durch. Okay. Dann kommt Zeile 512, Ticketnummer 127504, Landtagswahl Bremen. Und zwar ist das ein Aufruf zur Unterstützung beim Unterschriftensammeln. Ich lese das jetzt nicht alles vor, das ist relativ lange. Aber die Piraten in Bremen bitten alle Landesverbände darum, dass wir uns einbringen mit Hilfe bei Infoständen, Wahlkampfzeitungen, Flyer, Werbemittel verteilen, Veranstaltungen oder eben mit Reisekosten für Orga und Helfer. Da das Thema Hamburg auch noch ansteht und wir da ja auch demnächst noch einen Antrag zu angenommen haben, würde ich jetzt mal einfach vorschlagen, wir klären erstmal das mit dem Budget, bevor wir da irgendwas Finanzielles oder so versprechen. Was aber jetzt schon mal gesagt werden kann, die Landtagswahl in Bremen ist am 10. Mai. Also guckt vielleicht, dass ihr euch den April und auch den Mai nicht komplett mit Terminen vollhaut, dass ihr da ein paar Wochenenden einplant, dass ihr den Bremern beim Landtagswahlkampf unterstützen könnt. Bremen ist eine super geile Stadt, da kann man ganz toll Sachen machen. Also tut mir den Gefallen, genauso wie für Hamburg auch. Nehmt euch bitte die Zeit und fahrt irgendwie das ein oder andere Wochenende oder vielleicht auch in euren Ferien, wie ihr auch immer Zeit habt, dahin und unterstützt die Piraten. Ihr wisst, die stehen uns auch zur Seite, wenn wir Wahlkampf haben. So, dann wäre ich an der Stelle nämlich auch schon beim nächsten Ticket. Also erstmal frage ich, gibt es dazu Wortmeldungen aus dem Vorstand oder aus dem Zuhörerraum? Der Maltes. Hallo, guten Abend. Ja, genau, zu dem Bremer Wahlkampfaufruf oder Hilfegesuch. Wäre es nicht möglich, dass ihr vielleicht an die NRW-Mitglieder so eine Art motivierendes Aufbruchstimmungsschreiben mit eben diesen Informationen per E-Mail versendet, eben mit Ansprechpartner und wann und wer und was etc. Zum Thema halt eben Bremen-Wahlkampf? Ja, super Idee. Hatte ich eben schon gesagt, dass ich das ganz gerne für Hamburg jetzt erst klären würde, weil das ist der dringendere Termin. Das ist ja schon im Februar. Ich fände es super, wenn wir sowohl für den Hamburger Wahlkampf als auch für den Bremer Wahlkampf einen Ansprechpartner im Landesverband hätten. Egal, ob der jetzt aus dem LAFO kommt oder ob wir den beauftragen, aber dass das eben über eine Person läuft, die das so ein bisschen koordiniert. Und genau diese Person kann sich dann eben dann auch darum kümmern, dass so eine Mail rausgeht an alle Mitglieder. Ich finde das gut, wenn wir das ins Pad schreiben auch nochmal, dass wir das festhalten können. Also sowohl für den Bremer Wahlkampf als auch für den Hamburger Wahlkampf. Das Ticket ist direkt darunter, das behandle ich jetzt einfach mal ganz, ganz frech mit. Und da frage ich jetzt mal meine Kollegen im Vorstand, hat jemand von euch Bock, das jetzt für Hamburg respektive Bremen auch zu machen? Oder gibt es im Zuhörerraum vielleicht Leute, die da Lust haben, sich den Hut für aufzusetzen? Also Bock hätte ich, gegebenenfalls auch Zeit. Wenn jemand aus dem Zuhörerraum mithelfen möchte, einer N-Anzahl an Leuten, dann sind sie willkommen. Ich kann dazu sagen, es ist auf jeden Fall Unterstützung im Januar jetzt da. Der Daniel Drün hat schon gesagt, er wird denjenigen oder diejenige gerne unterstützen und beiseite stehen. Der ist allerdings dann den März nicht da, kann aber im April dann wieder beim Bremer Wahlkampf helfen. Da ist er wieder da. Der ist dann einen Monat irgendwie in Malaysia. Also Dennis, wenn du das machen würdest, du kannst dir ja auch vielleicht noch ein oder zwei Leute dazu holen, fände ich das ganz große Klasse. Ja. Super. Damit haben wir einen Wahlkampfkoordinator für den Hamburger Wahlkampf und dann, wenn du nichts dagegen sagst und das vielleicht dann auch für Bremen machst, hätten wir dann auch einen für Bremen. Ich sage auf jeden Fall dem Sven Stückelschweiger Bescheid, damit der dich dann kontaktiert. Ach so, da würde ich dann gerne noch sagen, wenn dann irgendjemand Kritiken hat, Anregungen, Ideen, was auch immer, sich aber irgendwie nicht dauerhaft beteiligen möchte, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Lieber hauen und auf mich zukommen, anstatt irgendwie einfach nur zu hauen und zu sagen, das ist doof. Also einfach Kritiken und ich bin immer sehr bereit, irgendwas zu verbessern. Ja, das gilt auch für alle anderen im Vorstand, hoffe ich. Gut, gibt's dazu noch Fragen oder Ideen, Anregungen? Vielleicht auch jemand, der noch Lust hat, dem Dennis dabei zu helfen, die Motivations-E-Mail zu schreiben? Ja, Dennis, lass uns das Thema morgen zu telefonieren. Ja, das machen wir. Ich bin ab 18 Uhr erreichbar, ne? Okay. Maltes, war das jetzt ein Ja, ich, oder? Jo. Alles klar, danke. Super. Wunderbar. Das ist super. Gut, damit hätten wir meinen Punkt Wahlkampfunterstützung dann auch direkt abgehakt. Und dann habe ich als nächsten Punkt das Thema Ausschreibung bzw. Vorbereitung für die Wahlkämpfe 2017. Wir haben mal irgendwann ein Ticket bekommen. Von, ich glaube, Foti und noch von irgendwem anders. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Schlumpf, schreibst du das ins Pad oder in den Mumble-Chat? Oder sagst du kurz was dazu, sonst zerstückelt mein Meinst Beitrag. Wegen dem Gelsenkirchen-Zeug, oder ja. Was? Ja, wenn euch das nicht stört, frage ich das mal gerade. Vielleicht habe ich das auch einfach noch nicht mitbekommen. Wie war das jetzt? Also wir haben jetzt das Lager, der Vertrag läuft noch ein neues Jahr. Haben wir dafür auch einen Finanzantrag für dieses Jahr? Und kündigt ihr das zum Ende diesen Jahres dann oder behalten wir das dann weiter? Ja, da wollte sich, glaube ich, jetzt Dennis mit Marc und Stahlrabe hinsetzen, soweit ich das verstanden hatte. Also hätte ich das vertraglich zeitlich geschafft, hätte ich das gekündigt, hätten die Gelsenkirchener nicht so dolle gefunden. Die Argumentation ist, das ist ja doch gar nicht so teuer und wir brauchen ja sowieso 2017 wieder Lagerfläche. Da habe ich dann gesagt, naja, 2017 ist noch lang. Ich weiß nicht, kann man diskutieren, ob man das so lange hält oder ob man das dann zum Jahresende kündigt. Ich würde das kündigen, aber ja, das ist nur meine persönliche Meinung. Die Frage, die du noch nicht beantwortet hast, haben wir dazu einen Finanzbeschluss überhaupt? Nein, das denke ich nicht. So, es gibt Finanzbeschlüsse bis auf Weiteres, die damals, weiß ich nicht, als die Satellitengeschäftsstellen eingeführt wurden, getroffen werden, aber ja, die haben wir ja gekillt. Ja, die haben wir gekillt und dann müsste man jetzt das im Budgetplan wieder einarbeiten, genau. Okay. Ist deine Frage damit beantwortet, Schlumpf? Naja, wenn ihr euch da Gedanken drum macht, ob ihr es kündigen wollt oder nicht, dann... Ja, auf jeden Fall. Also okay, ich will das auch gerne nochmal diskutieren, auch mit den Gelsenkirchenern, wie die sich das jetzt genau vorstellen, weil mir war das nicht klar, dass das jetzt einfach weiterläuft. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Okay, gut. Also ich fange nochmal von vorne an. Thema Ausschreibung bzw. Vorbereitung für die Wahlkämpfe 2017. Es wurde an den Vorstand herangetragen, dass es doch eine super Idee wäre, wenn wir jetzt schon ausschreiben, den Wahlkampf bzw. die Vorbereitung für den Wahlkampf 2017 auszuschreiben, beziehungsweise da jemanden mit zu beauftragen, der sich darum kümmert. Jetzt ist die Frage an meine Kollegen, aber auch an die Zuhörer. Gibt es da schon Überlegungen? Haben sich schon parallel Leute Gedanken gemacht? Gibt es Leute, die sich dazu berufen fühlen, das Thema anzusprechen? Ja genau, wir müssen natürlich machen auf dem nächsten LPT, dem LPT 15.1, machen wir die Aufstellungsversammlung. Und dann wählen wir da auch den Beauftragten für den Wahlkampf. Nein, jetzt mal im Ernst. Gibt es da Leute, die da Bock haben, sich vielleicht erstmal zusammenzusetzen und zu überlegen, was wir da brauchen? Weil, ich meine, der Vorstand macht zwar vieles, aber ich finde, irgendwie alles müssen wir auch nicht machen. Und das ist so ein Thema, wo wir sowieso auf breiter Basis uns vorbereiten sollten, auch mit der Fraktion zusammen. Und ich würde mich da freuen, wenn sich da einfach ein paar Leute auch melden, die nicht im Vorstand sind. Also auch was die Anforderungen an eine Beauftragung betreffen. Also jetzt mal abgesehen von Vorstand hin oder her, ja, müssen wir schnellstmöglich machen. Es bringt auch nichts erst nächstes Jahr damit anzufangen. Die anderen Parteien sind schon im Wahlkampf und eigentlich müssen wir diesbezüglich jetzt auch schon anfangen. Es gibt da ja eigentlich auch schon so eine Art Gruppe oder Vernetzung zwischen den kommunalen Bereichen, der Fraktion und dem LAFO, was ja mal ins Leben gerufen wurde auf dem letzten ALPT. Ich denke, das sollte man als Grundlage nehmen und daraus dann eine entsprechende Wahlkampfgruppe formieren. Wer dann da jetzt letztendlich den Hut auf hat, muss man dann schauen, aber da sollten wir jetzt in die Hufe kommen. Und ich kann halt nur jeden bitten, der sich da einbringen will, der Ideen hat zum Wahlkampf, dass er sich an uns wendet. Da kann ich auch gerne als Ansprechpartner erstmal fungieren, dass wir dann da ein entsprechendes Team zusammenstellen einfach. Vielen Dank. Dann Grumpy und dann Solsken. Ja, nachdem ich mir jetzt mal in diesem Zuge ja auch schon die Sachen für 2017 angeguckt habe. Vor allen Dingen musste ich sehr laut auflachen. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Unsere Kampagne 2012, wenn ich mir die Sachen so im Nachhinein anschaue und die jetzt neue Kampagne von der FDP, die Agentur Heimat gemacht hat, ich muss ganz ehrlich sagen, saubere Kopie von unserem Kram. Und egal, wohin wir gehen wollen, ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei, sofern ich das halt neben den Landtagsgeschichten in der Wahlkampfzeit hinkriege. Aber im Vorfeld, da würde ich dann auch gerne wieder das Grafikteam irgendwie beratend und auch technisch unterstützen. Super, vielen, vielen Dank. Solsken? Meine Frage ist, was denn diese Gruppe genau tun soll? Also sprechen wir jetzt von politisch-inhaltlicher Ausrichtung für den Wahlkampf 2017, sprechen wir von organisatorischer Planung, oder sprechen wir über Design von Plakaten, was sicher nachrangig ist gegenüber der politisch-inhaltlichen Ausrichtung, was wir auch schon mehrfach andersrum gemacht haben und in meinen Augen was nicht sinnvoll war. Also was soll diese Gruppe genau tun? Was sind die Anforderungen? Also was wird von mir erwartet, wenn ich in dieser Gruppe mitmache? Also um das politisch-inhaltliche mal zu direkt anzusprechen, hat es ja ein TDPA schon gegeben, es hat ein Fraktionen- und LAFO-Treffen gegeben, wo wir mal so versucht haben, ein paar Themen in den Fokus zu rücken. Es gibt natürlich den nächsten LPT, der ein programmatischer sein wird, wo dann auch nochmal diskutiert werden kann, inwieweit wir uns auf Themen beschränken und inwieweit wir Schwerpunkte legen. Das würde ich ganz gerne auch in einem größeren Kreis besprechen. Allerdings muss das jemand vorbereiten, weil ich zum Beispiel war damit alleine für den TDPA eher überfordert und ich möchte das nicht nochmal erleben, dass so, weiß nicht, dass, ich sag mal, auf kurzen Zeitraum jetzt so in den Raum gekippt wird und die Leute dann nicht wirklich wissen, was sie diskutieren sollen. Insofern, ja, das und der koordinatorische Teil ergibt sich ja dann daraus. Also Strategie, ja, und dann eben gucken, was haben wir dafür nötig und wie geht's dann weiter? Also ich würde tatsächlich vorschlagen, eventuell auch zwei Gruppen daraus zu machen und ich würde ganz klar nochmal, also ich finde es immer sehr hilfreich persönlich, wenn man halt weiß, was da irgendwie jetzt, was das Ziel dieser Gruppe sein soll, ne? Und ich denke erstmal ist es wichtig, sich um die politisch-inhaltliche Ausrichtung zu kümmern. Das andere kommt dann hinterher, das hast du ja auch gesagt. Und bezüglich der Info, dass auch zwischen LAFO und Fraktion da schon Themen diskutiert wurden. Ich nehme an, das war auf der Klausur oder wie auch immer ihr das genannt habt. Ich glaube, es war Klausur. Gibt es da, kann man das irgendwo nachlesen? Ja, ist einerseits, ja, kann man jetzt wieder sagen, ist strategisch unklug, weil dann sehen es die anderen. Andererseits ist es bei anderen Parteien auch schon ziemlich erkennbar, wo sie, wo in welche Richtung sie gehen werden. Also kann ich das irgendwo nachvollziehen und nachlesen oder könnt ihr das hier jetzt nochmal kurz umreißen, was so wichtige politische Themen mit Blick auf den Wahlkampf sein werden aus eurer Sicht? Das, oder wo kann ich sonst nachlesen? Aber gerne auch nochmal kurz ausführen. Ich kann mal eben den Link von dem von der Vorstands-LAFO-Klausurtagung da reinkippen. Da war das grob drin beschrieben. Es gibt auch vom Oliver Bayer einen ganz schönen schöne Zusammenfassung vom TDPA. Die müsste ich, das wird ein bisschen länger dauern, die jetzt rauszusuchen. Ich lasse jetzt einfach erstmal den Maltes zu Wort kommen und schicke dann den Link. Ja, eigentlich möchte ich auch nur in die Richtung von Solsken sprechen. Wir sollten das trennen, tatsächlich programmatisch, strategisch. Das muss erledigt werden. Der Vorstand und die Fraktion, die müssen sprechfähig sein, die müssen Themen besetzen, wenn Themen gesetzt werden. Das muss natürlich die Partei tun. Wir müssen, wenn wir uns um 2017 Gedanken machen, natürlich Gedanken machen über halt Werbe und PR. Da sind natürlich die Kreativen und alle anderen dazu aufgerufen, sich da halt frühzeitig miteinander zu vernetzen, da auch schon die ersten Gedanken zu machen. Ich glaube, das passiert auch schon. Wenn wir über Wahlkampfkoordination, Wahlkampf reden, dann sprechen wir natürlich auch von einer organisatorisch-logistischen Komponente. Da muss Infrastruktur geschaffen werden. Damit kann man auch rechtzeitig anfangen. Wichtig, wir werden Geld brauchen. Ich persönlich würde mir wünschen, ich weiß zwar nicht wie, aber ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Bereich als Landesverband in diesem Jahr vielleicht ein bisschen professioneller werden oder versuchen eben an Geld zu kommen, wesentlich stärker Spenden akquirieren, als wir es vorher getan haben, damit wir auch eben dieses Geld nutzen können für diesen Wahlkampf. Wir haben jetzt auch eine neue Komponente in diesem Wahlkampf, nämlich wir haben kommunale Mandatsträger und wir haben eine Landtagsfraktion. Da weiß ich noch auch nicht so genau, wie man das Ganze dann einbindet. Das macht es auch nicht einfacher, wenn wir das haben, weil das sind auch eben neue Ebenen, die es dann zu koordinieren geht. Also ich merke, je länger ich erzähle, dass es ziemlich komplex und vielschichtig wird. Aber ich denke, es wäre zu kurz gedacht, wenn wir jetzt einfach irgendjemanden dafür benennen oder suchen, der dann einfach mal macht. Ich denke, da müsste man sich vielleicht sogar für ein, zwei Tage irgendwie irgendwo einsperren und überlegen, wie man das aufdröselt. Ja, nee, das Ding war nicht, dass ich einzeln jemanden jetzt benennen wollte, sondern zumindest erstmal jemanden fragen, der sich damit überhaupt beschäftigen möchte. Und das können ja von mir aus auch mehrere sein, nur wir sollten dann eben irgendwo hier auch die Leute zu Wort kommen lassen und sagen, ja, okay, wenn ihr das macht, dann gebt uns doch bitte in der nächsten Vorstandssitzung einen Bericht dazu ab. Wie viele Leute habt ihr zusammengekriegt? Was ist euer nächstes Ziel? Wie können wir da weiter verfahren? Also so eine Art Bestandsprüfung, Masch. Ich bin dem Maltes auch sehr dankbar für die Ausführung, Entschuldigung, weil wir gemerkt haben durch die Frage von Solsken, dass die Ausschreibung, die wir heute hier besprechen, noch viel zu früh ist, weil wir an verschiedenen Baustellen arbeiten. Der Maltes hat es kurz erwähnt, die Abstimmung zwischen Landtag und Kommunalpiraten, aber auch andere Abstimmungen, die zurzeit laufen. Ich erinnere daran, da gibt es noch so eine Fünf-Freunde-Gruppe, oder wie heißt die? Moment. Noch die. Du meinst das Kampagnenteam? Die Fünf-Leute-Gruppe, genau. Mhm. Und herzlich gerne und sehr, da würde ich mich darüber freuen, wenn jetzt schon einige Menschen sagen, ich möchte da mitmachen, ich möchte das vorantreiben, aber ich glaube, jetzt eine Aussicht auf Inhalte der Vorbereitung zu geben, ist zu früh. Da müssen wir uns, wie Maltes sagte, tatsächlich nochmal so ein bisschen intensiv zusammensetzen, um den Fahrplan, aber auch abgestimmt mit den Gruppen, die sich schon gebildet haben. Da spreche ich jetzt mal vom Toso, der die Kommunalpiraten koordiniert, und anderen Gruppen, wie ich eben schon erwähnt habe. Melden jetzt gerne ja, aber die Antwort auf die Frage von Solsken, glaube ich, können wir im Moment noch nicht geben. Mhm. Da bin ich bei euch. So, ich wollte mich mal einmischen, wenn das geht. Sicher, kommt zur Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sollten mal gucken, dass wir im Sommer anfangen, das Wahlprogramm zu schreiben. Ja, das wird wahrscheinlich schon auf dem LPT jetzt im März Thema sein. Also ich gehe mal davon aus, dass da durchaus Leute sich finden, die Anträge schreiben. Und du kannst ja deinen Anträgen vorher sagen, wo das hin soll. Also ob das jetzt ein Antrag fürs Grundsatzprogramm ist, ob das ein Antrag fürs Wahlprogramm ist. Da rufe ich sowieso alle politisch denkenden und aktiv handelnden und interagierenden Leute dazu auf, jetzt auch schon im März zu dem LPT Anträge zu schreiben. Ich glaube nicht. Inhalte zum Wahlprogramm. Genau. Ich habe aber den Jochen vergessen aufzurufen. Der hatte sich vorher noch in den Sprechenraum begeben. Ja, ich bin ja geduldig. Ja. Wir hatten mal eine Gruppe Wahlkampfkoordination. Und da haben wir bei der Landtagswahl bei der letzten ganz gute Erfolge mit erzielt. Und ich denke, wenn wir hingehen und die Mitglieder anschreiben in einer Mail und diese Gruppe wieder aufleben lassen, könnten wir dadurch alle Themen gemeinsam mit den Kreativen und dem Pressesprecherbereich abdecken. Ja, vielen Dank. Gut, da ist ja dann doch jetzt einiges an Ideen und Vorstellungen zusammengekommen. Jetzt frage ich mal meine Kollegen, wer hätte Lust, sich da um das Thema zu kümmern? Masch? Thematische Aufrüst. Ja, zumindest die Leute, die, ich sag mal, mit Campaigning jetzt schon zukünftig sich beschäftigen wollten. Ich weiß nicht genau, wer in dieser Fünfergruppe von uns dabei war. Ich glaube, du warst Marc, ne? Ja, genau, ich bin mit drin. Also mein Vorschlag wäre jetzt ich mache die Sachen dann im Laufe der Woche fertig, dass wir jetzt erstmal was Zentrales auf unserem NRW-Blog einrichten und bitte wirklich jeder, der sich in irgendeiner Art am Wahlkampf dran beteiligen möchte, der Ideen hat, auf eine gesammelte E-Mail-Adresse mal hinschreibt, sagt, okay, wo sieht er sich gerne, wo würde er gerne mitmachen, dass wir überhaupt erstmal vorsondieren können, wen haben wir da, welche Bereiche müssen wir jetzt überhaupt erstmal besetzen. Ich meine, klar, wir können jetzt nicht sofort in den Wahlkampf starten, das ist totaler Bimbam, das zu glauben, aber wir müssen zumindest mal gucken, welche Ressourcen haben wir und was muss jetzt überhaupt erstmal kurzfristig angegangen werden, auch im kalkulatorischen Bereich und natürlich auch gerade Spendenbereich, denn ohne Geld können wir es eh vergessen, machen wir uns nichts vor. Also das würde ich ganz gerne angehen, dass wir das mal irgendwie zentral sammeln. Wer steht da zur Verfügung? Eine Mail schreiben, auch gerne nochmal die Mitglieder anschreiben, dass wir das so in die Wege leiten. die ja. Stadt nicht dran. Reinhard? Dass diese Idee mit der E-Mail-Adresse, wer was machen will und welche Themen besetzen er möchte, wäre ich so ganz intelligent, finde ich. Dann können wir jetzt schon mal anfangen, dann wissen wir, wer was machen möchte und dann können wir das vorher schön kanalisieren. Mhm. Dazu müsste man dann eben auch sagen, wie die Mail-Adresse heißt und das kommunizieren, schreibe ich. Das ist doch gar kein Problem. Da kann man da über diese Wiki, gibt da so eine Wiki-Adresse, da können, wenn da alle Mitglieder darüber erreicht, wenn nur die Einladung reingeschrieben wird und darüber kann man das ja dann. Ja, machen wir über Mailing, machen wir über Facebook, machen wir über Twitter, so weit wie möglich streuen. Werden wir schon hinkriegen. Gut, setze ich mir auf für, ja, diese Woche ist nur noch kurz, nächste Woche. Ja. Schreibi? Ich halte die Methode für suboptimal. Hallo alle. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute gibt, die mithelfen möchten und sich sofort wieder umdrehen und gehen, wenn die falschen Leute da sind. Das heißt, fragt nach Einzelteams, fragt für die Bereiche und sagt, die Leute sollen sich dafür melden und vielleicht auch sagen, mit wem sie das zusammen machen wollen würden. Und dann könnt ihr das machen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es Leute gibt, wo die Teams sich sofort wieder zerlegen oder wo man einfach keinen Bock drauf hat, sich von irgendwelchen Leuten einfach den halben Tag im Klavier an den Kopf reden zu lassen. Jo, danke für den Hinweis, da hast du nicht ganz unrecht. Ich glaube, als nächstes war die Leonie dran. Vaku war noch vorher. Nö, ich sitze hier nur so. Okay, ich finde es trotzdem gut, generell erstmal ganz offen in die Runde zu fragen und jetzt nicht schon die Hürde zu legen, dass man schon irgendwelche Teams bilden muss oder dass schon geguckt wird, wer ist da jetzt final für zuständig oder so, sondern dass wir überhaupt erstmal sehen, was haben wir an Leuten, was für Bereichen auch immer, was machen wollen und dementsprechend auch, welche Bereiche können wir jetzt überhaupt bespielen und wo müssen wir vielleicht noch ein bisschen Werbung machen und so. Also einfach mal abzufragen, was wir an Potenzial haben und auch alle offen anzusprechen und darauf hinzuweisen, dass man das Beteiligung bald befragt ist, fände ich schon den richtigen Weg und jetzt nicht schon Wege zu verbauen, indem man schon gerne ein ganzes Team hätte, dass ich dann auch wieder mit den Aufgaben, die Befürchtung habe ich zumindest ein bisschen zurückzieht, dann schleift das vor sich hin und ist ein bisschen aus der Öffentlichkeit als Prozess. Also ich fand den anfangs erwähnten Weg da irgendwie charmanter. Ich möchte noch mal kurz was dazu sagen, was Schreibe gesagt hat. Ich denke, die Piraten tun an einigen Stellen mal gut daran, aus den Kinderschuhen rauszukommen und solche Sachen wie, ja, aber das Gesicht passt mir nicht und nö, mit dem will ich aber nicht zusammenarbeiten. Ja, es ist eine Sache, wir sind hier alle in unserer Freizeit unterwegs, wir kriegen hier kein Geld für, das ist alles Ehrenamt, deswegen kann man vielleicht in gewisser Hinsicht schon höhere Ansprüche haben an ein an das Erwerbsleben, das Normale und das, wofür man Lohn bekommt, aber auch auf der Arbeit muss ich immer mal wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die mir persönlich jetzt vielleicht nicht so nahestehen wie andere und mit denen ich jetzt auch nicht unbedingt ein Bier trinken gehen würde. Aber vielleicht tun wir gut daran, einfach mal zu sehen, okay, es geht hier jetzt um Arbeit, es geht hier darum, dass wir gemeinsam ein Ziel erreichen und es geht hier nicht darum, dass wir uns jetzt heute Abend in die Arme fallen und uns alle ganz lieb haben und alle uns Flausch und Wattebäuschen entgegenwerfen. Also ich glaube, da sollte jeder nochmal drüber nachdenken und dieses, also, ja, nee, aber wenn der mitmacht, mache ich nicht mit und so. Ich bitte das einfach abzustellen und mal ein bisschen zurückzustellen vor den Zielsetzung, die wir eigentlich gemeinsam als Partei erreichen wollen. Dankeschön. Ich sag dir direkt, wo der Unterschied ist. Der Unterschied ist, wir haben keine Hierarchien. In einer Firma gibt es dann immer einen, der ein Team leitet. Und wenn sich das Team nicht einig ist, sagt der, wo es lang geht. Wenn wir das hier in der Partei versuchen, dann gibt es einen riesen Shitstorm. Und selbst wenn wir als Vorstand, als Gremium, selbst wenn wir einstimmige Beschlüsse fassen, die werden teilweise einfach ignoriert und es wird dagegen gehandelt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob Leute sich leiden können oder nicht. Es gibt keine Hierarchie und wir haben auch keinerlei Möglichkeiten, irgendetwas durchzusetzen. Denk da mal drüber nach. Entschuldige mal bitte. Also ich glaube, dass das, was du jetzt gerade, die Ebene, die du angesprochen hast, hat gerade wenig mit dem zu tun, was ich meinte. Mir geht es darum, dass jeder einfach für sich vielleicht nochmal das ein bisschen durchdenkt und da vielleicht auch mal ein bisschen über seinen Schatten springt. Mich eingeschlossen und das auch mal einfach für die Zeit des Wahlkampfes mal ein bisschen vergisst und auch vielleicht darüber hinaus, wenn es um Arbeit und sachpolitische Themen geht, dass wir das einfach nicht immer so in den Vordergrund stellen. Es ist halt auch bei gewissen Diskussionen, die gehen hier auch gerne schnell ins Emotionale ab und man verliert den Blick auf die Sache und diskutiert nicht mehr in der Sache, sondern wird halt persönlich und emotional. So, und da tun wir, glaube ich, alle ein Stück gut daran, wenn wir da mal ein bisschen von wegkommen und einfach mal sehen, weshalb wir eigentlich in dieser Partei eingetreten sind. Okay, ich fasse das jetzt mal zusammen. Als Solska hat ein Statement abgegeben und Starrhaber hat ein Statement abgegeben. Das eine war dazu, untereinander ein bisschen mehr Offenheit und auch Professionalität walten zu lassen. Und Stahlrabes Aufruf war, dass man gewählten Gremien dann eben auch bitte die Entscheidungen, die getroffen werden, auch unterstützt und nicht dagegen arbeitet. Vielen Dank dafür. Reinhard, willst du dazu dem Thema denn jetzt noch was sagen? Oder? Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich kann den Kollegen Solsken eigentlich nur unterstützen. Arbeitskollegen kann man sich nicht aussuchen, die Freunde ja. Ansonsten muss man gucken, dass man irgendwie miteinander klarkommt. Und ich mache seit 20 Jahren Gremienarbeit, das geht auch. Ja. Wenn der eine oder die andere mal dabei ist, mit dem man nicht ein Bier trinken geht, okay, dann muss man halt damit leben. Geht mir genauso. Darf ich mal kurz reingrätschen? Wir sind ja hier nicht in der Diskussionsrunde. Insgesamt können wir uns irgendwie auf ein Prozedere einigen. Es geht jetzt erstmal, glaube ich, und das konnten wir, glaube ich, raushören, da spricht nichts gegen, was Solzken gesagt hat, spricht auch nichts gegen, was Stahlrabe gesagt hat. Können wir jetzt bitte einmal erstmal versuchen, Ressourcen zu sammeln und dann gehen wir die weitere Vorgehensweise an. Da kann man auch nochmal ein gesondertes Mumble zu machen, aber das muss nicht heute Abend ausdiskutiert werden. Nur damit wir was haben, was Vaku im Pad auch festhalten kann. Danke. Dann verteile ich jetzt mal Hüte. Ich sag mal, Marc, du kümmerst dich um die organisatorische Geschichte und der Masch kümmert sich um die politische Geschichte. Thematische Ausrichtung, ja. Ja. Und ich unterstütze euch, oder der Rest des Vorstands unterstützt euch da nach Kräften. Und wenn wir dann in ein, zwei Wochen mehr dazu haben, berichten wir darüber in der Vorstandssitzung. Ich denke mal, das Thema LAFO und Fraktionsklausur kommt jetzt auch irgendwann noch, steht jetzt auch irgendwann noch an. Da werden wir mit den Ergebnissen aus der letzten Sitzung auch weiterarbeiten. Und alles, was dann irgendwo zusammengefasst auf dem Tisch ist, werden wir dann, wenn nötig, auf dem nächsten LPT abstimmen. Ja, und dann denke ich mal schon, dass wir da irgendwie schlagkräftige Teams zusammenbekommen, die sich dann auch den Hut dafür aufsetzen, das umzusetzen. Gibt's dazu noch Wortmeldung? Keine. Gut. Dann sind wir, glaube ich, wenn jetzt... Ach nee, genau, ich habe noch einen wichtigen Punkt. Da hat der Balli mich drauf hingewiesen, der springt auch schon hoch, ganz panisch. Und zwar, ich habe eben mehrfach den nächsten LPT erwähnt. Was wir aber da von euch noch brauchen, sind Bewerbungen. Die AG Events ist da sehr fleißig, die haben irgendwie wohl, ich glaube, 5 Locations in die nähere Auswahl genommen. Allerdings halten die natürlich noch zurück, weil wir da noch keine, oder wie viel, Vaku, kannst du das kurz sagen? Ich glaube, wir haben noch keine Bewerbung, ne? Nee, wir haben noch keine Bewerbung. Ansonsten so lass den Balli gerne noch was dazu sagen. Ja, Balli, bitte. Du bist noch stumm geschaltet. Ich habe mich wieder angeschaltet. Guten Abend erstmal. Nein, es sieht im Moment so aus, wir haben noch keine Bewerbung für den LPT. Ich habe selber jetzt noch 5 Hallen auf dem Schirm, wo wir gerne wieder hin wollten, haben auch schon was aufgefangen. Also, aber ich glaube, die Mensa in Gelsenkirchen kriegen wir nicht. Der Chef war noch nicht so sehr begeistert von uns irgendwie. Aber wir suchen noch einen Ort. Jetzt weiß ich selber nicht, muss ich Vaku fragen, welcher Kreis Rhein-Sieg-Kreis ist, glaube ich, bevorzugt. Wir suchen auf jeden Fall Bewerbungen. Also ich weiß... Guckt euch um, bitte. Ich weiß, dass von ein paar Aachenern das die überlegen. Ich weiß, dass die Kölner irgendwie mal überlegt haben, wie gesagt, also solltet ihr irgendwie nur zu zweit sein, meldet euch trotzdem bei der AG Events eventuell schon mal im Vorfeld. Die werden euch dann mit Sicherheit sagen, ob man seitens des Landesverbandes noch ein paar Leute dazu holen kann, die dann die Orga mit unterstützen. Jedenfalls seid ihr da nicht alleine mit. Es wäre schön, wenn ihr auch niedrigschwellig Engagement zeigt, was den nächsten LPT betrifft. Vielen Dank. Sollten wir vielleicht nochmal sagen, wann quasi Bewerbungsschluss ist? Ich glaube, der war Ende Januar, ne, Vaku? Ich meine, der wäre jetzt irgendwann Mitte Januar, aber der wird dann wahrscheinlich eh hinfällig sein. Ja. Gut. Hinweis noch von mir. Mitte März ist angesetzt oder eine Woche später. Ich glaube 15. 16. März und danach die Woche wäre möglich. So haben wir uns das ausgeguckt. Da sind auch keine großen anderen bundesweiten Veranstaltungen. So, Dankeschön. Danke dir. Gut, hat von meinen Kollegen noch irgendjemand ein Thema, was ihm auf dem Herzen liegt, was er hier gerne loswerden möchte? Wir haben den sonstigen Teil. Ich habe noch eine Frage aus dem Zuhörerraum ins Serle 630 eingefügt. Lautet, ob die Kontenrahmen den Schatzmeistern schon zur Verfügung gestellt worden sind. Ich kopiere das mal unten dran. Das ist irgendwie untergegangen. Wäre der Bernd vielleicht beantworten können. Wer hat die Frage gestellt? Jochen. Naja, und zwar ist aus dem Grunde, wir haben am 18.01. unsere Mitgliederversammlung und unser Schatzmeister würde also sehr gerne die Abrechnung fertig haben bis da. Für 2014 oder was? Ja, na klar, damit... Die Kontenrahmen ändern sich doch nicht. Der Junge hat noch überhaupt noch nichts, auch von 2013... hatte er damals eine Fehlinformation von der Schatzmeisterei erhalten, so sagt er jedenfalls. Weiß ich nicht, halte ich mich raus. Und ihm fehlen noch sämtliche Buchungsliste in Sage. Die gibt's aber, die kann er aber kriegen, das ist kein Problem. Ich würde sagen, der sollte einfach ein Ticket dann an Schatzmeister Ed schicken. Ja. Hat er schon mal irgendwann gemacht. Wäre gut, wenn er das dem Masch... mit Masch zusammen klären könnt. Danke. Das kriegen wir hin, glaube ich. Okay, gibt's sonst noch Themen? Ansonsten würde ich den öffentlichen Teil der Sitzung an dieser Stelle schließen und wir würden dann nochmal in den nicht öffentlichen Teil gehen. Ja, ich hätte noch eine Anfrage. Timmy? Und zwar hat der Landesvorstand gegen das Urteil vom LSG 2013-032-1 und zwar bezüglich des Länderfinanzausgleiches Einspruch erhoben? Boah, da fragst du mich jetzt was. Hast du vielleicht einen Link zu dem Urteil, was du genau meinst? Meinst du diese KV-Klagen? Genau. Da gab es einen Vergleich. Da gibt es auch ein Urteil zu, soweit ich weiß. Da gibt es ein Urteil, dessen Einspruchs- oder Widerspruchsfrist abgelaufen ist mittlerweile, ja. Genau, wir haben keinen Einspruch angelegt. Gut. Und wie lautet der Vergleich? Den habe ich jetzt nicht parat, den müsste ich raussuchen. Also wer das Urteil gelesen hat, gibt es keinen Vergleich. Das ist abhängig von den jeweiligen Kreisverbänden. Genau, da gab es einige Kreisverbände, die sich dazu gemeldet haben. Da gab es wohl, glaube ich, schon... Das ist relativ lang, ich habe mir das mal durchgelesen. Ich weiß nicht, hast du den Link vielleicht parat? Ansonsten, der Schlumpf hat uns versorgt, dankeschön. Von was für einem Urteil redet ihr? Das ist doch vom Bundesschiedsgericht zurück an das LSG verwiesen worden. Soweit ich weiß, gibt's da noch nichts. Ja, und dann gab es eine Fristsetzung und die ist verstrichen und seitdem ist nichts mehr passiert, so ich das sehe. Gibt vom LSG mittlerweile etwas. Ja, ich meine auch. Also da gab es auf jeden Fall ein Ticket zu und wir sind aus Zeitgründen, das ist in die Zeit gefallen, wo wir ziemlich ausgedünnt waren im Vorstand. Ich habe mich dann zu der Zeit auch beim Milano dafür entschuldigt, dass wir uns da nicht zu gemeldet haben, aber wir waren bis oben hin mit Arbeit zu und dann gab es ein weiteres Schreiben, das ist aber hier nicht verlinkt. Das wäre mal ganz spannend. Weil im Worst Case können wir da 37.000 Euro ausschütten. Und das wäre so für die Budgetplanung für dieses Jahr ganz passend zu wissen. Ich würde auch gerne eine Erläuterung, das muss nicht jetzt sein, da habe ich Verständnis für, dass das jetzt vielleicht so ad hoc nicht geht. Aber ich lese hier 10.3. Urteil im Verfahren, dann Fall abgeschlossen, dann 3.9. Wiederaufnahme des Verfahrens durch Zurückweisung des BSG an das LSG. Also diesen Move würde ich auch nochmal gerne erklärt haben in der nächsten Sitzung. Vielen Dank. Das kann ich dir so sagen. Das war ein Revisionsantrag vom LV gegen das Urteil. Nee, das steht weiter oben. Warte mal. Okay, ich lasse es mir nochmal, das müssen wir jetzt nicht hier diskutieren. Ich lasse mir das nochmal erklären, warum dann dadurch das vom BSG zum LSG zurückging. Aber das müssen wir jetzt nicht hier. Nee, aber ich habe rausgefunden, wo der Rest des gesamten Verfahrens gelandet ist. Nämlich unter 2014 weiter oben. Da steht nämlich dann noch alles vom 21.09. bis zum 5.12. Und da gab es am 5.12. ein Urteil. Und dieses Urteil findet ihr hier. Ja, und genau das muss natürlich auch mit in den Budgetplan mit einfließen. Das hatte ich aber im Kopf. Also das ist nicht so, dass das 37.000 Euro werden. Keine Sorge. Es gab da auch Kreisverbände, die, soweit ich weiß, zurückgezogen haben. Nein, aber der KV Wesel hat von vornherein gesagt, dass es nicht darum geht, dass das Geld nach Wesel kommt, sondern um Rechtssicherheit. Und wir haben einen Mitgliederbeschluss schon im Januar des letzten Jahres auf der KMV in Wesel gemacht, der lautet, dass das Geld, wenn es uns dann zugesprochen werden sollte, Verwendungszweck identisch an den LV zurückgeht, damit der LV es an Rahmen der Länderfinanz, des Länderfinanzausgleiches verwenden kann. Das heißt, es ist letztlich, was Wesel anbetrifft, finanziell gesehen ein Nullsummenspiel. Mhm. Also wenn man sich die Beträge da anguckt, geht es nicht um mehrere tausend Euro, sondern in Einzelfällen um 800 bis 1.260, 70 Euro ungefähr. Und da müssen wir im Einzelnen nochmal gucken, was wir da jetzt zahlen müssen, was nicht. Das sind aber einzelne Zahlungen und nicht dauerhafte Zahlungen. Es geht darum, dass es da eben ein LSG-Urteil gab, dass ein Teil der Zahlungen durch eine verfrühte Auszahlung des Länderfinanzausgleichs, da gab es eine gewisse Frist, die die Steffi damals nicht eingehalten hat, beziehungsweise der damalige Landesvorstand, wo ich auch mit drin war. Und da hat das LSG entschieden, dass das so nicht okay war, und da haben einige KVs halt gegen geklagt und die wollen jetzt ihr Geld zurück, beziehungsweise ein paar haben halt gesagt, dass das nicht zurückhaben wollen. Okay, da möchte ich mich aber gerne so als Kind anschließen, weil dass ihr euch da irgendwie gar nicht zu geäußert habt, so wie es im Urteil drin steht, und da noch nicht mal einen Verfahrensverantwortlichen benannt habt, das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Und dann hätte ich auch noch gerne die Frage beantwortet, ob ihr dagegen Einspruch eingelegt habt oder nicht. Im vorherigen Teil des Verfahrens haben wir, soweit ich weiß, da Einspruch. Ja, das weiß ich. Erhoben. Steht auch von diesem Urteil hier vom 5.12. Die 14-Tage-Frist sind ja vorbei. Nee, haben wir nicht geschafft, zeitlich einfach, wie gesagt. Tut mir furchtbar leid, aber also ich weiß aus mehreren Mündern von Mitgliedern des Landesvorstands, dass wir einfach das einfach nicht mehr geschafft haben. Da gab es aber keine schriftlichen Stellungnahmen oder irgendwas zu. Ich weiß auch, dass der Milano uns noch eine böse Mail in den Trecker, was heißt böse, aber der hat gesagt, dass er enttäuscht ist, was ich auch gut verstehen kann, und ich habe mich auch entschuldigt, aber ich habe genauso viel Verständnis dafür, dass da von uns keiner reagiert hat. Gab es nicht mal so eine AG-Recht oder sowas? Hier so ein... Habe ich nicht ganz verstanden. Hattet ihr denn nicht mehr Rechtsanwälte, die euch geholfen haben? Ja, wenn wir von außen irgendwelche Sachen hatten, aber nicht parteiintern. Also da würde ich jetzt auch keinen Anwalt, oder was heißt, würde ich keinen Anwalt mit belangen wollen oder auch mit belästigen wollen, aber wir haben ein LSG, da sitzen ja zum Teil auch Juristen drin, und wenn wir jetzt seitens des Landesvorstands da auch nochmal mit Anwälten kommen, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Ich weiß jetzt nicht, wer in welcher Reihenfolge in den Channel gesprungen ist. Ich sage jetzt einfach mal von unten hoch, Brinkmar, Danebot und dann Bali. Guten Abend. Ich bin erst irgendwie um 8:45 dazu gekommen. Hattet ihr die Anträge oben behandelt oder was ist damit? Weil da steht nichts im Protokoll zu. Wir haben einen nach hinten geschoben, da hat aber irgendwie keiner mehr dran gedacht, den haben wir jetzt nicht behandelt, aber ich sehe auch gerade, dass die Susanne... Ich denke da schon dran, aber die Susanne ist immer noch nicht da. Ja. Dann denke ich, werdet ihr den gleich vertagen. Was ist mit dem von Solzen? Den haben wir behandelt. Behandelt. Genau, also Kurzfassung, wir haben Vorstandsklausur am Sonntag, werden zur nächsten Sitzung einen Vorschlag machen, beziehungsweise das zur Diskussion stellen, wenn nicht sogar vorher schon, und den dann in der nächsten Sitzung entweder beschließen, oder wenn es größeren Diskussionsbedarf geben, dann in der übernächsten Sitzung beschließen oder nicht beschließen, wie auch immer. Aber ja. Okay, danke. Ich war nur irritiert, weil da als oben am Anfang zwei Anträge kommen, die nicht irgendwie einen Status haben. Okay, das war's? Jo. Okay, Danebot. Also wenn ich das eben richtig verstanden habe, habt ihr jetzt ein Finanzfu, ein Urteil vom Landesschiedsgericht, Einspruchsfrist ist abgelaufen, das heißt, ihr habt ein rechtskräftiges Urteil, mit dem ihr arbeiten könnt und müsst. Richtig. Ist das richtig? Ja. Okay, danke. Das wollte ich nur nochmal genau wissen. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß auch nicht, von wo ich das habe, aus mehreren Quellen, so wie ich das verstanden habe. Es lautet das Urteil, dass die Kreise oder die KVs berechtigt sind, aufgrund dieses Urteils einen Anspruch an den LV zu stellen. Aber auch das hat eine Frist und diese Frist ist abgelaufen. Es gibt ein paar Kreise, die das getan haben, zum Beispiel der KV Wesel, der aber zeitgleich auch sofort gesagt hat, er gibt uns das Geld zurück, er macht das nur, um Rechtssicherheit zu haben. Wie viele Kreise jetzt tatsächlich Ansprüche an uns gestellt haben, weiß ich auswendig nicht. Es sind aber nicht alle, es sind bei weitem nicht alle, es sind die wenigsten. Und die restlichen haben auch sich selber nicht gemuckst. Nicht nur wir haben keinen Einspruch eingelegt. Die Frist zum Stellen dieser Ansprüche ist ebenfalls abgelaufen. Also es geht nicht da um irgendwie 37.000 Euro oder so. Nein. Das ist alles, sieht alles schlimmer aus, als es ist. Und ich schlage mal vor, Bernd schreibt die Schatzmeister aus den einzelnen Kreisen einfach mal an, beziehungsweise Masch kann ja für Wesel auch schon sprechen, der ist ja da selber im Kreisverband tätig, Timi auch. Und dann sehen wir, was da draus kommt. Und das fließt natürlich noch mit in den nächsten Budgetplan mit ein. Soll es denn? Man hört dich nicht. Ja, bin noch etwas... ich frage mich gerade, warum der Schatzmeister jetzt die KVs oder irgendwelche Schatzis anschreiben muss, damit ihr rausfindet, was ihr da jetzt in den Budgetplan packt. Also streng genommen sollten doch diese Informationen schon vorliegen. Die liegen mit Sicherheit vor, aber wir haben nicht alles im Kopf. Also ich zumindest nicht. Und ich zweifle jetzt mal, dass der Bernd das so auf Anhieb weiß, weil das sind vielleicht auch Tickets, die im September oder Oktober rauskamen. Im Dezember kam, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ja, sorry, Paki, also die Zahlen stehen im Urteil. Insofern muss man das sich nicht auf alte Tickets irgendwie applizieren und kann die Zahlen aus dem Urteil nehmen. Ob jetzt Ansprüche tatsächlich anzumelden sind, wie gerade ausgeführt wurde, oder nicht, weil das Urteil steht, kann ich nicht beurteilen. Da müsste man sich auch nochmal Rechtssicherheit verschaffen. Das ist dann Bernds Aufgabe für uns zu klären, ob die einzelnen KVs, die vom Bundesschiedsgericht die Zahlen zugesprochen bekommen haben, die auch beanspruchen müssen oder ob das mit dem Urteil automatisch der Fall sein wird. Die Zahlen liegen im Urteil vor. Die Verzichte sind auch bekannt. Also die KVen oder der KV, weiß ich jetzt nicht, ob es mehrere, ob es neben Wesel noch ein weiterer ist, der auf die finale Auszahlung im Endeffekt nicht verzichtet hat. Der die Auszahlung zurückzahlen wird, sind auch bekannt. Und insofern müssen wir da jetzt nicht die Schatzmeister einzeln anschreiben, meiner Meinung nach. Also schlafende Hunde und so. Ich hätte das noch nicht ganz verstanden. Hat der Stahlreiber nicht gerade gesagt, die Frist für die Forderung von den KVs wäre abgelaufen? Die haben das nicht getan. Wieso wollt ihr denen dann noch Geld in den Arsch schieben? Wollen wir nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich jetzt gerade nicht genau weiß, ob es da... also ob es da Einsprüche gab oder was auch immer, dass ich das eben gerade nicht weiß. Das war alles. Aber umgekehrt, Schlumpf, wenn wir wissen, dass KVs einen Anspruch angemeldet haben, kann man die ja durchaus mal ansprechen und sagen, liebe Leute, wollt ihr das Geld wirklich haben oder verzichtet ihr vielleicht drauf? Das wäre sicherlich eine Sache, die man machen kann. Da bin ich bei dir. Ja, gut. Gibt es dazu noch Fragen, Diskussionsbedarf? Danke übrigens, Timi, dass du uns da nochmal drauf hingewiesen hast. Dann würde ich sagen, wenn es keinen weiteren Redebedarf gibt und auch keine weiteren Fragen, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle aus dem öffentlichen Teil, schließe die Sitzung aber noch nicht, sondern wir gehen jetzt nochmal kurz in den nicht öffentlichen Teil und ich komme dann aber gleich nochmal, wir können nochmal ein bisschen quatschen. Ja, aber fürs Protokoll müssten wir dann jetzt den Antrag von Susanne schieben oder behandeln? Genau. Ja. Die ist nicht da, ich würde den schieben wollen. Dafür? Weil, selbst wenn sie da wäre, müssten wir den schieben, weil kein Budget und so. Ja, schieben. Ich frage das jetzt gar nicht ab, wir machen das jetzt einfach so. Ich glaube nicht, dass es da jetzt groß Gegenrede gibt. An dieser Stelle vielen Dank für eure Geduld, eure Zeit und eure Ideen und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Ihr könnt die Aufnahme jetzt stoppen und schönen Abend noch. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.